Meine Damen und Herren, seien Sie herzlich begrüßt auf dem RBM7 Audioblog. Bitte scrollen Sie eine Etage tiefer und lesen Sie meine Begrüßung. Wenn Sie an meinen Blogbeiträgen interessiert sind, dann klicken Sie bitte auf Blog und erfahren Sie mehr über das Blaue Radio. Mein Name ist David Burkhardt, ich bin der Moderator dieses Audioblogs. Ich freue mich, auch in Zukunft mehr von Ihnen zu hören.